Deutschlandfunk. Nachtradio. Sie hören im Soundcheck den zweiten Teil von Little Feat und 100 andere Bands zum Tode des Schlagzeugers Richie Hayward. Lowell George hatte sich zunehmend von der Band gelöst, seine eigene LP gemacht, Thanks I'll Eat It Here, Schlagzeug Richie Hayward und der andere Schlagzeuger der damals vergangenen Jahre, Jim Keltner. George hatte produziert, etwa Grateful Dead, und er war gestorben. Fettleibigkeit. Für die Band ein Desaster. Bis dahin eine wirklich große und bis heute unterschätzte Band. Das Gegenüber, so schrieb die Süddeutsche Zeitung zum Tode von Richie Hayward, das Gegenüber zu Georges weichem Tenor, zu den Klageliedern auf der Slide-Gitarre war Richie Hayward, der das Schlagzeug in ein Mittelding zwischen Flügelschlag und Quirl, Präzisionshammer und Hüpfburg verwandeln konnte. Er konnte das nach Georges Tod natürlich immer noch. 9 Jahre passierte mit Little Feat nichts, dann kamen sie wieder zusammen. Mit Fred Tackett als zweitem Gitarristen und Craig Fuller als Sänger. Der ging, Sean Murphy als Sängerin kam, sie ging. Tolle LPs, tolle CDs, mehr als vorher. Klar, die Band gibt es seit über 40 Jahren und wenn sie unterwegs waren, waren sie hochmusikalisch, sehr viel Blues, Zuneigung zum Swing, außerordentlich, aber nicht mehr so traurig, doch immer noch sehr, sehr, sehr gut. Hayward wurde in jenen 9 Jahren und überhaupt zum Studio- und Tourschlagzeuger, wie die anderen ebenfalls. Hayward spielte tatsächlich mit Leuten von A bis Z, von Joan Armatrading bis Warren Zevon. Dazwischen waren Eric Clapton, Bob Dylan, die Doobie Brothers und Hunderte. Stellvertretend für alle und alles hören wir einen Song der erstgenannten, Joan Armatrading. Die war 1978, 1979 auf Tournee gewesen mit einer US-amerikanischen Band. Die Frau, die Teil des englischen New Wave war, war für einen kurzen Augenblick etwas anderes mit ihren alten Songs. Richie Hayward, also Schlagzeug, der Song heißt Cool Blue Stole My Heart, die LP hieß Steppin' Out. Im zweiten Teil von Cool Blue Stole My Heart wird Hayward schier famos und außerordentlich. Das Hi-Hat läuft beständig mit und es ist einfach Rock'n'Roll und darum geht's ja. No, this next one needs no introduction. I swear you were not my ambition. Cool and that was on my mind. I walked up to the bar and I ordered, then I took my eyes outside. Sat down under the hot sun, looked around at this new land. And then I saw you through. I woke up first sight next morning and I took a tram to the lights of play. Hired a bike, I drove round for hours. I was searching for those dark eyes. Made a stop at the Blue Note. Passed up a chance, some good fun. I was looking for you, looking for you. Cool blue, Richie Hayward verstarb am 12. August. Er lebte die letzten Jahre seines Lebens auf Vancouver Island, Kanada. Das letzte Konzert mit Little Feat war bereits eine Weile her. Er war krank, Leberkrebs. Und wie viele andere tausend Musiker war er nicht krankenversichert. In den Jahren in Kanada, er war dort durch eine Heirat hingekommen, schon gar nicht. Bekannte und Freunde veranstalteten Benefizkonzerte, um eine Operation, eine Lebertransplantation bezahlen zu können. Die Zeit nur lief gegen ihn. Wenn der Körper geschwächt ist, kommt es zu Lungenentzündungen. Und weil der Körper eh schon geschwächt ist, übersteht er eine Lungenentzündung nicht mehr. Hayward war einer der stillsten und einer der besten Schlagzeuger gewesen. Wie er dorthin gekommen war, keine Ahnung. In der Folge ein paar Live-Aufnahmen von Little Feat. Live war Hayward eigentlich noch besser als im Studio und live waren Little Feat noch diffiziler. Und er federnder, swingender, muskulöser, eigener, unverwechselbarer, zu Little Feat gehörend. Also, Fat Man in the Bathtub Tub. Mit dem dicken Mann in der Badewanne war damals er selbst, Lowell George, gemeint. Dann Teenage Nervous Breakdown. Some folks say that rock and roll is bad for the body and bad for the soul. Das erste Lied von der Doppel-Live-LP Waiting for Columbus. Das zweite von der Doppel-LP, die sowohl live als auch im Studio war, Hoi Hoi. Und dann ein paar Songs eines Konzertes aus dem Jahr 1996, Live from Neon Park. Hate to Lose, Representing the Mambo. Die verrückten Hühner, die wilden Frauen, Dixie Chicken, die live wirklich verrückt sind. Und zum Schluss Willen. The talk's all around the town. I know you've been cheating while you work all day. I guess that feeling's finally gone. And I got so tired of spending my nights alone that I packed my bags and I'm going away. I sure would hate to lose your loving, don't you know? 'Cause if you said goodbye, just wouldn't seem right, son. cause I found a little love last night. I said, baby, best move on in, cause I got my rent paid till next week, and I'll be out tonight. Don't you know that I'd do my best to be back by 10, and I sure would hate to lose your loving, don't you know? Cause if you said goodbye, just wouldn't seem right. We'll be right back. excessive nymphets in Barcelona. In Barcelona. Thanks, Paul. Myers are too sweet now. The stranger's the words, but forensically it's true. Sudden thunder clap drum roll. The credits on the stage. A blue-eyed angel girl. Houses friendly to everyone in the room. She goes into your resistance. Representing the mambo, mambo, mambo, mambo, mambo. Greta, Greta, I got to slip away. It just won't work. Percussion, Daryl Leonard on trumpet. Two, three, four. Thank you. saw Fred Tackett on trumpet. Southern whiskey, yeah, began to fall my mind, and I don't

Das war's, das war der Soundcheck Little Feat und 100 andere Bands zum Tode des Schlagzeugers Richie Hayward. Am Mikrofon war Knut Benzner. Es gibt Little Feat immer noch. Die sind immer noch auf Tournee mit dem neuen Schlagzeuger. Der neue Schlagzeuger heißt Gabe Ford. Und sie sind, so komisch das klingen mag, immer noch gut. Gute Nacht. By the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, and don't you know I'm still. I was out on the road late at night, I seen my pretty Alice, every headlight. Down south, and I went from Tucson to Tucumcari to Hatchapeta to Nepal, dripping every kind of egg that's ever been made, given the back roads I wouldn't. And if you give me and baby, give me